Dies ist die 11. Lehreinheit zu unserem Thema Die Gemeinde. Die vorangegangene Lehreinheit lautete Braut oder Hure und beschäftigte sich mit dem Bild der religiösen Welt in der Endzeit, wie es das Neue Testament zeichnet. Wir hielten fest, dass es der Schrift zufolge am Ende der Zeit in der religiösen Welt nur mehr zwei zentrale Gruppen oder Gruppierungen geben wird, die Braut und die Hure. Beide werden sich auf der Grundlage ihrer Beziehung zu Jesus definieren. Die Braut wird aus jenen bestehen, die dem Herrn Jesus Christus loyal und treu geblieben sind. Die Hure wird aus jenen bestehen, die dem geistlichen Ehebruch verfielen und dem Herrn Jesus Christus und seinem souveränen, alles überragenden Anspruch, Heiland, Erlöser und Haupt der Gemeinde seines Leibs zu sein, nicht treu geblieben sind. In der vorigen Lehreinheit wiesen wir auch darauf hin, dass es in der Geschichte der Menschheit nur zwei verschiedene Arten von Religion gibt, die schon gleich zu Anfang der Menschheitsgeschichte erkennbar sind: die Religion Abels und die Religion Kains. Die Religion Abels ist durch Glauben empfangene Gnade, die Religion Kains ist Werke ohne Gnade. Wir sagten auch, dass die Religion Abels einen Märtyrer hervorbrachte, die Religion Kains hingegen einen Mörder. Eine weitere Feststellung war, dass in der Zukunft Abels Religion die Braut hervorbringen wird und Kains Religion die Hure. Am Ende der vorigen Lehreinheit gaben wir einen kurzen Abriss der wahren Gemeinde, wie sie in der Bibel dargestellt wird, und wiesen darauf hin, dass sie in allen Dingen Christus untergeordnet sein wird. Sie wird durch das Wasserbad im Wort Gottes gereinigt und geheiligt worden sein, sie wird in die feine Leinwand der Gerechtigkeit Christi gekleidet sein, die im Glauben empfangen und in jeder Tat in die Praxis umgesetzt wird. Sie wird mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes geschmückt sein und in ständiger Erwartung des Offenbarwerdens des Bräutigams leben. In dieser Lehreinheit möchte ich euch gerne vor Augen führen, wie die Bibel die falsche Gemeinde und den falschen Christus darstellt, die beide sehr eng zusammenhängen. Ich stütze mich dabei größtenteils auf Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18. Schlagen wir gleich diese Kapitel auf und greifen wir einige zentrale Merkmale der falschen Gemeinde heraus, wie sie diese Schriftstellen belegen. Es heißt in Offenbarung 17,1: Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die über vielen Wassern sitzt. Hier haben wir die Hure. In Vers 15 lesen wir: Und er, der Engel, spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerschaften und Nationen und Sprachen. Diese falsche Gemeinde, die uns hier als die Hure vorgestellt wird, sitzt über vielen Wassern, und die vielen Wasser sind Völker und Völkerschaften und Nationen und Sprachen. Daran erkennen wir, dass es dieser falschen Gemeinde am Ende der Zeit gelingen wird, die Vorherrschaft wohl über den Großteil der Menschheit zu erlangen. Sie wird sie verblenden und auf diese Weise, nämlich durch Täuschung, kontrollieren, beherrschen und sich selbst unterwerfen. Die Tatsache, dass sie über ihnen sitzt, weist darauf hin, dass sie ihr in gewisser Hinsicht unterworfen sind und ihrer Kontrolle unterstehen. Als nächstes halten wir fest, dass ihr Einfluss bei den Herrschern der Nationen ganz besonders groß ist. In Offenbarung 17, 2 und 4 lesen wir: Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Denselben Grundtenor hat auch Offenbarung 18,3: Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Dieser goldene Becher voll Gräuel in ihrer Hand ist zweifellos die falsche Lehre und ihr unheilvoller geistlicher Einfluss. Mit dieser falschen Lehre und diesem unheilvollen geistlichen Einfluss verleitet sie die Könige und Regenten der Nationen zum geistlichen Ehebruch und zum Götzendienst, zwei Dinge, die in der Bibel eng miteinander verwandt sind. In Offenbarung 18,3 heißt es: Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken. Sie macht ihren Einfluss in jeder Nation der Welt geltend. So wird es sein, bevor diese Zeit zu Ende geht. Wir haben es hier also nicht mit einer kleinen, unbedeutenden Splittergruppe zu tun, sondern mit einer außerordentlich mächtigen, geistlichen und politischen Macht, die am Ende der Zeit offenbar werden wird. Greifen wir noch einige Verse aus Offenbarung 17 und 18 heraus, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sie aussieht, welche Taktik sie verfolgt, welche Atmosphäre sie schafft und wie sie Einfluss nimmt. Es ist ein Bild des Luxus, des Glanzes, des Zeremoniellen, ein Bild des Reichtums. Lesen wir einige Verse. Offenbarung 17,4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Ich werde die Bedeutung dieser Farben gleich noch näher erklären. Und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Sie war geschmückt, wunderbar anzusehen und schön, aber auf eine sehr sinnliche Art und Weise. Offenbarung 18,3. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Sie besitzt alles, was edel und fein ist, in Hülle und Fülle. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche wie Kunst, Kultur, Musik und so weiter. In den Versen 11 bis 13 lesen wir, dass die Kaufleute der Erde wehklagen, wenn das Gericht über sie kommt, weil ihnen damit ihr Hauptkunde genommen und vernichtet wird. Es heißt dort: Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. In den nächsten beiden Versen wird die Ware aufgezählt, die die Hure kauft. Die Liste umfasst praktisch alles, was kostbar, elegant, teuer und kultiviert ist. Alles, was das Auge anspricht und dem menschlichen Geschmack schmeichelt. Zitat: Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thujaholz, dieses Wort hängt vermutlich mit dem Wort für Weihrauch zusammen, und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarstem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Die Liste steigert sich bis zum letzten, in Anführungszeichen, Artikel. Es ist tatsächlich so, dass sie Menschen kauft und verkauft. Sie handelt mit Menschenseelen. Sie ist ihre Herrin. Sie zieht und lockt und bindet sie mit ihrem Zauber und mit ihrer Hexerei, wie wir gleich noch sehen werden. Die Farben, die in diesen Passagen genannt werden, haben eine bestimmte, nicht unwesentliche Bedeutung. In Offenbarung 18,12 heißt es: Feine Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff. Und in Offenbarung 17,4 heißt es: Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Bestimmte Farben haben in der Bibel eine Bedeutung. In 2. Mose 28 werden die Gewänder des Hohepriesters der levitischen Priesterschaft beschrieben, der Bundeslade des Mose diente. Ihr werdet feststellen, dass das, womit sich diese Hure schmückt, auch Kleidungsstücke des Hohepriesters waren, doch bei der Hure fehlt etwas, und das ist von eminenter Bedeutung, nämlich der in 2. Mose 28,8 und an allen vielen anderen Stellen erwähnte, überaus bemerkenswerte Gürtel namens Ephod. Das Ephod war ein Kleidungsstück, das speziell die Priesterschaft auszeichnete und sie von allen anderen Ämtern und Diensten unterschied. Das Ephod wird folgendermaßen beschrieben. Zitat: Und der Gurt, mit dem es angelegt wird, der sich oben befindet, soll von gleicher Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirntem Byssus, also Leinen. Hier in 2. Mose 28,8 wird eine Farbe genannt, die in dem Text aus der Offenbarung fehlt. Ist euch aufgefallen, welche? Blau. Nun, in 2. Mose wird der Hohepriester beschrieben, der ein Sinnbild für Jesus ist. Seine Farben sind wunderschön. Blau, Purpur und Scharlach. Diese Farben sagen etwas ganz Wunderbares über Jesus aus. Das Blau ist die Farbe des Himmels und der Göttlichkeit. Scharlach ist die Farbe der Menschheit und ihres Blutes. Und Purpur ist die Vereinigung des Göttlichen und des Menschlichen in Jesus Christus. Doch bei der Hure fehlt die Farbe Blau. Es ist nichts Himmlisches an ihr, es ist alles von der Welt. Aber es ist gut getarnt. Wer nicht genau hinsieht, wird gar nicht bemerken, dass ihr etwas fehlt. Aber das Blau fehlt. Deuten wir das nun auf das dreieinige Wesen des Menschen, auf Geist, Seele und Leib. Die Hure spricht die Seele an. Sie hat große sinnliche Wirkung, vermag jedoch den Geist nicht anzusprechen. Das ist in meinen Augen sehr, sehr bezeichnend, denn sie wird alles tun und alles haben, was Bildung und Kultur und Musik und Kunst und Schönheit zu bieten haben. Sie wird in all diesen Dingen eine Expertin sein. In einer anderen Lehrserie befasste ich mich mit der Frage nach der Herkunft Satans. Ich werde nicht noch einmal näher darauf eingehen, aber ich wies damals darauf hin, dass, soweit die Bibel darüber Aussagen macht, Satan in der Zeit vor Adam für den Tempel der Anbetung Gottes verantwortlich war. Wenn es etwas gibt, womit sich Satan auskennt, dann ist es Musik und Religion. Und wenn diese beiden, Musik und Religion, unter seinem Einfluss kombiniert werden, üben sie eine verzaubernde Kraft aus. Genau das werden wir in dieser falschen Gemeinde sehen. Alles Sinnliche und alles Seelische, aber nichts Geistliches. Lesen wir weiter. Die nächste wichtige, ja außerordentlich wichtige Tatsache finden wir in Offenbarung 17,5. Zitat: Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Dieser letzte Teil des Verses steht in manchen Bibeln in Großbuchstaben gedruckt oder kursiv oder in Anführungszeichen. Es sind dies die Worte, die auf ihrer Stirn stehen. Ein Geheimnis ist etwas, dessen Bedeutung verschleiert ist, das jedoch das wahre Wesen einer Sache offenbart, sofern man es richtig deuten und anwenden kann. Die Hure ist somit, in Anführungszeichen, Babylon, nicht das historische Babylon, sondern dessen geistliches Gegenstück. Im Alten Testament finden wir natürlich eine Menge über Babylon. Im Alten Bund war Babylon die große Zerstörerin Jerusalems, der Stadt Gottes und Israels, des Volkes Gottes. Die eigentliche Zerstörung des Tempels und die Wegführung des ganzen Volkes Gottes in die Knechtschaft geschah durch das babylonische Reich. Dies ist durchwegs von immenser Bedeutung. Ich möchte nicht kontrovers klingen, doch gegen Ende der Reformation verfasste Martin Luther eine Schrift mit dem Titel »Die babylonische Gefangenschaft der wahren Kirche«. Ohne näher darauf einzugehen, wie er dieses Bild anwandte, besteht kein Zweifel darüber, dass wir auf dieses Thema wirklich aufmerksam werden sollten. Babylon verwüstete Gottes Stadt und Gottes Tempel und nahm Gottes Volk gefangen. Wir können nun nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie Babylon im Alten Testament dargestellt wird. Aber ich möchte doch einen Aspekt herausgreifen, der in vielen Bibelstellen wiederkehrt, zum Beispiel in Jesaja 47 und Jeremia 50. Schlagen wir zunächst Jesaja 47, 9 und 12 bis 13 auf. Zu Anfang des Kapitels in Jesaja 47, 1 heißt es: Steig herunter und setz dich in den Staub, Jungfrau, Tochter Babel. Hier wird Gottes Gericht über Babylon ausgesprochen. In Vers 9 nimmt es konkrete Züge an. Dies beides wird über dich kommen in einem Augenblick, an einem einzigen Tag. Und wir werden in der Offenbarung sehen, dass genau dieses Gericht über das geistliche Babylon kommen wird. Dies beides wird über dich kommen in einem Augenblick, an einem einzigen Tag. Kinderlosigkeit und Witwenschaft. In vollem Maße werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien, trotz der gewaltigen Fülle deiner Bannsprüche. Babylon war die Hexenmeisterin, eine Meisterin des satanisch Übernatürlichen, das Zerrbild des wahrhaft Geistlichen. Und genau das wird sich in der falschen Gemeinde reproduzieren. In Jesaja 47, 12 bis 13 greift der Prophet dieses Thema erneut auf. Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien. Bannsprüche und Zaubereien, in manchen Übersetzungen heißt es auch Hexereien. Und der nächste Vers liest sich wie die Tageszeitung von heute. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie sollen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll. Charakteristisch für Babylon waren Hexerei, Bann- oder Zaubersprüche, Astrologie, Sternenbeschauer und jene, Zitat, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll. Was wäre ein modernes Wort dafür? Horoskope. Das ist exakt dasselbe. Die eigentlichen geistlichen Mächte, die in dieser falschen Gemeinde wirken, sind satanisch übernatürlicher Art. Und wir müssen uns über eins im Klaren sein. In der Endzeit wird jede Form von Religion übernatürlich sein. Die Frage ist nur, übernatürlich durch den Heiligen Geist oder übernatürlich durch Satan. Doch der Konflikt am Ende der Zeit wird im übernatürlichen Bereich ausgetragen werden. Diese Botschaften laufen parallel zu einer anderen aktuellen Lehrserie, die ich gerade über geistlichen Kampf halte. Ich habe das zwar nicht geplant, aber die beiden Serien treffen sich an diesem Punkt wie zwei Straßen an einer Kreuzung. Auch in Jeremia finden wir eine Prophetie des Gerichts über Babylon, die am Ende dieser Zeit am geistlichen Babylon erfüllt werden wird. Jeremia 50, 1 bis 2. Das Wort, das der Herr über Babel geredet hat. Verkündigt es unter den Nationen und lasst es hören und richtet ein Feldzeichen auf. Lasst es hören, verschweigt es nicht, sagt, Babel ist eingenommen, Bel zu Schanden geworden, Merodach Schreck erfüllt. Das sind alles verschiedene Namen für Babylon. Ihre Götzenbilder sind zu Schanden geworden, ihre Götzen sind Schreck erfüllt. Sie war das Zentrum des Götzendienstes und der Anbetung von Götzenbildern. Weiter in Vers 38 desselben Kapitels, also Jeremia 50, Dürre über seine Gewässer, dass sie austrocknen, denn es ist ein Land der geschnitzten Bilder und durch ihre Schreckbilder werden sie toll. Sie betreiben Götzendienst und die Anbetung von Götzenbildern derart extrem, dass es schon einer Art von geistlichem Wahnsinn gleichkommt. Die geistliche Kraft, die hinter alledem steckt, ist natürlich die Kraft Satans. Gehen wir zurück zur Offenbarung 17 und zu einem der bemerkenswertesten Statements zu diesem Thema. Bevor wir uns mit diesem Vers befassen, möchte ich noch eins klar sagen, nur für den Fall, dass mich jemand missversteht. Ich mache hier mit dieser Lehre keine verschleierten Anspielungen, weder auf die römisch-katholische Kirche, noch auf den Weltkirchenrat, noch auf die ökumenische Bewegung oder dergleichen. Ich zeige lediglich auf, was die Bibel sagt. Wie es anzuwenden ist, ist nicht Thema dieser Betrachtung. Offenbarung 17, 18 ist so klar und so konkret, wie man es sich nur denken kann. Es steht völlig außer Frage, was damit gemeint ist. Offenbarung 17, 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Wenn man im Buch der Offenbarung eine Zeitform der Gegenwart vorfindet, es heißt hier, ist die große Stadt, darf man nicht vergessen, dass sich diese Gegenwartsform auf die Zeit bezieht, in der Johannes die Offenbarung bekam, also etwa auf das Jahr 90 nach Christus. Zu jener Zeit war jedem Menschen ohne jeden Zweifel klar, was mit der großen Stadt, die über die Könige der Erde herrscht, gemeint ist. Es gab damals nur eine Stadt, auf die diese Beschreibung zutraf, nämlich die Stadt Rom. Es gibt keinen Grund, daran auch nur ansatzweise zu zweifeln. Am Ende dieses Kapitels wird uns klar und deutlich gesagt, dass es hier um die Stadt Rom geht. Und ich zweifle nicht im geringsten daran, dass das auch genau so gemeint ist. Es gibt keinen Grund, hier übergeistlich zu sein und nach einer anderen Bedeutung zu suchen. All das hier dreht sich um Rom. Vergleichen wir damit Vers 9 desselben Kapitels. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat, also der Dinge deuten kann. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Jahrhundertelang hoben römische Schriftsteller, Historiker und Dichter die Tatsache hervor, dass Rom auf sieben Hügeln erbaut wurde. Diese Tatsache ist so objektiv und definitiv wie die Tatsache, dass Nixon Präsident der USA war. Es besteht kein Zweifel darüber. Das ist keine Frage der Theorie oder der Spekulation, sondern ein absolut sicheres Faktum. Sehen wir uns nun an, wie sich Kains Religion in der Hure auswirkt und darstellt. Ich sagte bereits, dass Abels Religion einen Märtyrer hervorbrachte, Kains Religion hingegen einen Mörder. Und glaubt mir, weder das Maß an Märtyrern noch das Maß an Mördern ist voll. Als das Gericht über Babylon kommt, ergeht folgendes Wort vom Himmel. Offenbarung 18,20. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Der große Feind, die Apostel und Propheten, ist dieses religiöse, götzendienerische System. Noch bemerkenswerter ist Vers 24. Als ich diesen Vers las und mir dessen Bedeutung klar wurde, war ich absolut verblüfft. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Jeder Mord ist auf dieses religiöse System zurückzuführen. Als Kains Religion zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte zum Vorschein kam, brachte sie sofort einen Mörder hervor. Und sie hat sich seither nie verändert. Hätte es nie eine Religion Kains gegeben, hätte es auch nie einen Mord gegeben. Die Verantwortung für jeden Mord lässt sich letztendlich auf dieses religiöse System zurückführen. Ich möchte diese Worte noch einmal lesen, damit ihr seht, dass ich nicht übertreibe. Denn in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Denkt daran, Satan ist ein Mörder. Jesus sagte drei Dinge über ihn, die wir nie vergessen sollten. Er ist ein Lügner, er ist ein Dieb und er ist ein Mörder. Und seine Religion ist eine Religion, die in Mord endet. Betrachten wir nun das Gericht, das über diese falsche Gemeinde kommen wird. Offenbarung 18,8-10. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt, vollständig verbrannt. Denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat, und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt. Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. In Vers 15 finden wir die höchst bemerkenswerte Aussage, die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen, weinend und trauernd. Sie werden es nicht wagen, näher zu kommen. Das Gericht wird an einem Tag in Form von Feuer kommen. Es wird umfassend und vollständig sein und so, dass es die Menschen nicht wagen werden, näher heranzutreten. Das ist nur meine persönliche Spekulation, aber wenn man sich bildlich ausmalen würde, wie es wohl wäre, wenn Atomwaffen gezündet werden, dann würde das wohl dieser Beschreibung entsprechen. Aufgrund der Radioaktivität sehen die Menschen von Ferne zu, doch der Rauch steigt zum Himmel empor. Man würde ihn sehen. Die Zerstörung wäre augenblicklich, vollständig und unwiederbringlich. Sollte eine Prophetie jemals darauf hinweisen, dass im großen Rahmen Atomwaffen gezündet werden könnten, dann vermutlich hier in diesem Kontext. Es ist auch klar, dass der falsche Christus dieses Gericht über die falsche Gemeinde bringen wird. Wenn man mit dem Teufel etwas aushandelt, wird er die Vereinbarung früher oder später brechen. Er hält sein Wort nie. Wie ich die Schrift verstehe, wird der falsche Christus durch die falsche Gemeinde an die Macht kommen, doch sobald er einmal an der Macht ist, wird er sich gegen sie wenden und sie rücksichtslos vernichten. Ich denke, dies kann man auch Offenbarung 17, 16 bis 17 entnehmen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Seht ihr, das Feuer wird also von Menschen entzündet werden. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier, also dem Antichrist, zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Die Frau kommt auf dem Tier reitend, doch am Ende wendet sich das Tier gegen die Frau und zerstört sie. Mit anderen Worten, die falsche Gemeinde erringt die Vorherrschaft durch manipulative politische Macht. Doch am Ende erringt der Antichrist die Vorherrschaft, indem er die falsche Gemeinde manipuliert. Nachdem er sie benutzt hat, um an die Macht zu kommen, wendet er sich gegen sie und zerstört sie rücksichtslos. Das ist ein ziemlich guter Überblick über den Verlauf der Ereignisse. Lesen wir noch ein weiteres, überaus bemerkenswertes Statement über diese falsche Gemeinde, etwas, auf das jeder von uns gut achten sollte. Offenbarung 18,4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Es wird eine Zeit kommen, wenn sie nicht schon angebrochen ist, in der die Identität der falschen Gemeinde so offensichtlich sein wird, dass jeder, der wahrhaft an den Herrn Jesus Christus glaubt, die direkte, von der Schrift verordnete Verpflichtung haben wird, sich von dieser falschen Gemeinde zu lösen. Wer jedoch mit ihr in Verbindung bleibt, wird für ihre sündhaften Taten mitverantwortlich gemacht werden und kommt unweigerlich auch unter das göttliche Gericht über diese sündhaften Taten. Seht ihr, das Heil schützt uns nur dann, wenn es uns vor der Sünde rettet. Wir können nicht errettet sein, weiter sündigen und dann dem Gericht Gottes über diesen Sünden entkommen. Doch wenn uns das Heil davon abhält zu sündigen, wird es auch kein Gericht geben, weil wir die Sünden gar nicht begangen haben. Mit anderen Worten, bloß weil du Christ bist, kannst du nicht alles tun, was unbiblisch ist und Gott missfällt, und dann dem Gericht Gottes über diesen Dingen entkommen. Gottes Gnade wird dich in die Lage versetzen, so zu leben, dass Gott sein Gericht nicht über dich bringen muss. Und das hier ist ein Punkt, auf den dies ganz besonders und ganz praktisch zutrifft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die meisten von uns diese Schriftstelle in den nächsten 10 oder 15 Jahren ganz persönlich auf sich selbst anwenden müssen. Es wird sehr, sehr klar sein, was damit gemeint ist. Und wenn wir weiterhin mit etwas assoziiert oder verbunden sind, das Gott als böse verurteilt hat, werden wir wegen unseres Anteils an diesem Bösen unter das Gericht Gottes kommen. Die Leute sagen oft zu uns Reisepredigern, Bruder Prinz, das ist meine Gemeinde. Ich sage nur, achte gut darauf, wem du dich anschließt. Denn falls das Gericht Gottes über diese Gruppierung kommt und du ihr angehörst, kommt es auch über dich. Ich meine damit keine spezielle Gruppe oder Gruppierung. Ich denke, wenn die Zeit gekommen ist, wird all das so klar, so offensichtlich sein, dass wir es ohne Mühe erkennen können. Vergesst es aber nicht, denn ich denke, dass die meisten, die heute hier sind, diese Bibelstelle in der Zukunft einmal selbst in die Praxis umsetzen müssen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Es würde mich überraschen, wenn die Situation in der religiösen Welt in den nächsten 15 Jahren nicht so klar und offensichtlich sein würde, dass kein vernünftiger Mensch mehr daran zweifelt, was ein gläubiger Christ zu tun hat. Gehen wir nun einen Schritt weiter und untersuchen wir, wie die Bibel den falschen Christus beschreibt, der sehr eng mit der falschen Gemeinde zusammenhängt, aber sich dennoch von ihr unterscheidet, weil er ja, wie gesagt, am Ende die falsche Gemeinde zerstören wird. Die Bibel hat verschiedene Titel oder Namen für diesen falschen Christus, die ich kurz untersuchen möchte, denn jeder dieser Namen gibt Aufschluss über seine Identität und Vorgehensweise. Beginnen wir mit 2. Thessalonicher 2. Die ersten 12 Verse von 2. Thessalonicher 2 sind vermutlich das Konkreteste überhaupt, was die Bibel über diese Person zu sagen hat. Hier finden wir auch zwei ihrer Namen. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, das ist der Tag Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Das sind zwei Namen dieser Person, Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens. Das sind zwei Namen dieser Person, Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens. Das Wort, das hier mit Sünde wiedergegeben wird, ist eigentlich das Wort für Gesetzlosigkeit oder Rebellion. Er ist der Inbegriff aller Rebellion gegen die gerechte Regierung Gottes. Er baut sich selbst bewusst als Widerpart Gottes und des von Gott eingesetzten Herrschers Jesus Christus auf. Als nächstes wird er als Sohn des Verderbens bezeichnet. Und es gibt nur eine andere Person in der Heiligen Schrift, die Sohn des Verderbens genannt wird. Wir lesen von ihr in Johannes 17, 12. Schlagen wir die Stelle kurz auf. Jesus betet zum Vater über seine 12 Jünger und sagt, als ich bei ihnen, den Jüngern, war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Es ist schon bemerkenswert, dass Judas zu denen gehörte, die Gott Christus gegeben hatte. Der Sprachgebrauch lässt keinen anderen Schluss zu. Judas war ein Apostel. Niemand stellte dies je in Frage. Judas trieb Dämonen aus und salbte die Kranken mit Öl und galt auch bei den anderen 11 so sehr als Apostel, dass sie nicht wussten, wer gemeint war, als ihnen beim letzten Abendmahl gesagt würde, es sei ein Verräter unter ihnen. Doch hier wird er als Sohn des Verderbens bezeichnet. Das ist ungemein wichtig, denn es gibt viele verschiedene Bibelstellen, die klar belegen, dass der Antichrist im direkten und engen Zusammenhang mit der bekennenden Gemeinde aufstehen wird. In gewisser Hinsicht wird er ein falscher Apostel oder ein abgefallener Apostel sein. Seine Anfänge sind in der wahren Gemeinde zu suchen. Zur Untermauerung lesen wir kurz 1. Johannes 2, 18 bis 19. Kinder, es ist die letzte Stunde. Das Ende des Zeitalters ist gekommen. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt? Nun, das ist der dritte Name dieser Person. Das können wir gleich hier festhalten. Das ist der dritte Titel, der dritte Name dieser konkreten Person. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens und der Antichrist. Beachten wir nun, wie er hier als Antichrist mit dem Sohn des Verderbens zusammenhängt. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir zwischen Antichristen, Plural, und dem Antichrist, Singular, unterscheiden müssen. Es gibt viele Antichristen, da es viele verschiedene Gruppierungen und Personen gibt, die vom Geist des Antichrists motiviert werden. Aber es gibt nur einen Inbegriff, einen Höhepunkt, den Antichrist, Singular. In Vers 19 heißt es über die Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Das ist ein Merkmal der Antichristen. Sie gehen von der wahren Gemeinde aus. So wie Judas als wahrer Apostel begann, aber dann beim letzten Abendmahl hinausging und damit dokumentierte, dass er nicht wirklich zum Herrn Jesus Christus und den anderen Aposteln gehörte. Deshalb ist für mich eins absolut klar: Wenn der Antichrist Sohn des Verderbens genannt wird und die einzige andere Person in der Bibel, die so bezeichnet wird, der abgefallene Apostel Judas ist, wird der Antichrist in gewissem Sinne ein abgefallener Apostel sein. Ich möchte nicht bösartig erscheinen, doch in den vergangenen Jahren wurde an Bischof Pike sehr klar und offensichtlich, welche Kräfte hier am Werk sind. In gewisser Hinsicht ist er die perfekte Illustration dessen, was wir hier behandeln, denn er begann als Prediger Jesu Christi in einer Schlüsselstellung, geriet dann auf Abwege, verstrickte sich in Spiritismus und leugnete letztlich im Grunde alle grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und er starb einen Tod, der in mancherlei Hinsicht dem Tod des Judas nicht unähnlich war. Ich möchte nicht böswillig über diesen Mann reden. Er ist tot. Aber ich komme nicht umhin, euch vor Augen zu führen, wie nah wir der tatsächlichen Manifestation dieser Dinge gekommen sind. Überlegen wir nun, was der dritte, hier in 1. Johannes 2,18 genannte Name Antichrist eigentlich bedeutet. Antichrist ist ein griechisches Wort, das aus zwei Teilen besteht, Anti und Christos, der griechischen Schreibweise für Christus. Christos bedeutet der Gesalbte. Es ist die griechische neutestamentliche Form des hebräischen alttestamentlichen Wortes Mashiach oder Messias. Beide Wörter bedeuten der Gesalbte. Wenn man sagt, Jesus ist der Christus, sagt man damit, Jesus ist der Messias. Viele Christen haben das nicht erkannt und viele Juden, sogar Juden, die in den USA leben, verstehen nicht, dass dieses Wort Christus, das sie schon so oft gehört haben, nichts anderes als Messias bedeutet. Sie wären schockiert, wenn wir ihnen sagen würden, dass Jesus für uns der Messias ist. Doch genau so ist es. Anti ist eine Präposition, die in der griechischen Sprache zwei zentrale Bedeutungen hat, die beide auf diesen Titel zutreffen. Anti heißt gegen, aber auch anstelle von. Damit wäre auch schon das Wesen des Antichrists umfassend beschrieben. Zunächst ist er gegen den wahren Christus. Zweitens steht er anstelle des wahren Christus. Der in der Gemeinde operierende Geist des Antichrists muss demnach zweierlei tun. Er muss zunächst den wahren Christus hinauswerfen. Er ist ja gegen ihn. Nachdem er den wahren Christus eliminiert und damit ein Vakuum geschaffen hat, wird er anschließend das Vakuum mit einem falschen Christus füllen. Die erste Phase, das Gegen, lässt sich derzeit überall unter den bekennenden Christen mitverfolgen. Der Widerstand gegen Jesus von Nazareth als wahren Christus geht so weit, dass die ungläubige Welt Jesus oft sympathischer findet als die Theologen, Seminaristen und viele religiöse Leiter. Ich unterhielt mich vor kurzem mit einigen methodistischen Freunden. Sie sagten, in unserer Gemeinde ist Jesus ein Schimpfwort. Man kann über Buddha reden, man kann über Sokrates reden, man kann über Martin Luther King reden, da hat niemand was dagegen. Doch sobald man über Jesus redet, empören sich die Leute. Das ist der Geist des Antichrists. Er versucht, Jesus zu eliminieren und aus dem Weg zu räumen. Ich möchte die Methodisten nicht mehr angreifen als irgendeine andere Gruppierung, doch in derselben Gemeinde empfing eine Frau die Taufe im Heiligen Geist, und zum ersten Mal war Jesus ihr ganz real geworden. In dieser Gemeinde gab es vor Ende des Vormittagsgottesdienstes, vor der letzten Hymne, immer Gelegenheit, dass Methodisten nach vorne kommen und die Mitgliedschaft in dieser Gemeinde beantragen konnten. Eine Woche, nachdem diese Frau die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, ging sie bei dieser Gelegenheit nach vorne und sagte einfach nur: Ich möchte vor euch allen bezeugen, dass ich das stellvertretende Opfer Jesu Christi für mich persönlich in Anspruch genommen habe. In der darauffolgenden Woche erhielt der Pastor 12 Protestbriefe von verschiedenen Gemeindemitgliedern. Sie konnten diese Aussage einfach nicht ertragen. Das ist der Geist des Antichrists. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, das sei unter Methodisten weiter verbreitet als unter irgendeiner anderen Gruppierung. Aber ich möchte eins sagen, es ist derzeit vermutlich unter Protestanten viel weiter verbreitet als unter Katholiken. Da wollen wir ganz fair sein. Die Bastion dieses Denkens ist derzeit der intellektuelle, liberale Protestantismus. Die Katholiken haben den Anspruch Jesu im Großen und Ganzen nie bestritten. Aber unter Protestanten gilt es als altmodisch, an die jungfräuliche Geburt oder die Göttlichkeit Jesu Christi zu glauben. Wenn man die jungfräuliche Geburt leugnet, leugnet man automatisch, dass Jesus der Messias ist. Denn sowohl das Alte als auch das Neue Testament sagen mit allem Nachdruck, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Und der Geist, der bestreitet, dass Jesus der Messias ist, ist der Geist des Antichrists. Das lesen wir hier, 1. Johannes 2, 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Es heißt hier nicht, dass er Gott leugnen würde. Ist euch das aufgefallen? Er leugnet vielmehr die Person des Vaters und des Sohnes innerhalb des dreieinigen Gottes. Der Antichrist hat viel über Gott zu sagen, aber er mag Jesus, den Sohn Gottes, nicht. Und wenn man die Sohnschaft Jesu leugnet, muss man automatisch auch die Vaterschaft Gottes leugnen, denn die beiden hängen zusammen. Der nächste Name dieser Person wird in Offenbarung 13,1 genannt. Zitat: Und ich stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Im Griechischen steht hier ein wildes Tier. In Offenbarung 4 und 5 ist von Tieren die Rede, die im Himmel den Thron Gottes umringen. Sie werden mit einem anderen griechischen Wort bezeichnet. Das griechische Wort in Kapitel 4 und 5 heißt wörtlich lebendige Kreatur. Doch in Kapitel 13 ist ausdrücklich ein wildes Tier oder ein Raubtier gemeint. Ich lese noch einmal. Und ich stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leopard. Dann am Ende von Vers 2. Und der Drache, also der Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Autorität. Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an. Das Tier, das ist der vierte Name, der vierte Titel dieser Person. Damit verbunden sind natürlich Kraft, Wildheit, Rohheit, Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit. Wenn man diese vier Namen nebeneinander betrachtet, kann man sich ein sehr gutes und umfassendes Bild von dieser Person machen. Der Geist des Antichrists arbeitet derzeit innerhalb des Christentums vor allem darauf hin, den wahren Christus zu verdrängen und hinauszuwerfen. Denn erst wenn diese erste Phase seiner Operation abgeschlossen ist, kann die zweite Phase beginnen. In der zweiten Phase der Operation soll der wahre Christus durch den falschen Christus ersetzt werden. Dann verwirklicht sich auch die zweite Bedeutung der Vorsilbe Anti, nämlich anstelle von. Ich bin mir sicher, dass viele, viele bekennende Christen, die mit großer Selbstgefälligkeit den Anspruch Jesu leugnen, schockiert sein werden, wenn sie mit der Alternative konfrontiert werden. Denn die Alternative wird von ihrem Wesen her ein wildes Raubtier sein. Die Offenbarung stellt bewusst den Gegensatz zwischen dem Lamm und dem Tier her. Das Lamm, der wahre Christus, das Tier, der falsche Christus. Dieser Gegensatz wurde schon vor 2000 Jahren in der Geschichte Israels offenbar, als Pontius Pilatus Jesus vor das Volk stellte und fragte: Wen wollt ihr als euren Herrscher? Diesen Mann oder Barabbas? Jesus das Lamm oder Barabbas das Tier? Auch Barabbas war in gewisser Hinsicht ein Typus des Antichrists. Das Erstaunliche daran ist, dass die ganze jüdische Nation durch ihre offiziellen Anführer den wahren Christus ablehnte und sich für Barabbas aussprach, der ein Dieb, ein politischer Agitator, ein Mörder, ein gewalttätiger Mensch war. Wer veranlasste sie dazu? Der Geist des Antichrists, eine satanische Macht, die während ihrer Entscheidungsfindung über sie kam, sie verblendete, sie in die Irre führte und sie im Grunde wie wilde Tiere handeln ließ. Und diese Macht, die vor 1900 Jahren in Israel am Werk war, ist heute überall auf der Welt am Werk. Aber sie wirkt am stärksten im Leib Christi, denn der falsche Christus kann erst dann seinen Platz einnehmen, wenn der wahre Christus verdrängt ist. Die Älteren unter uns haben schon mehrere Antichristen gesehen. In gewisser Hinsicht war Adolf Hitler etwas wie ein Antichrist. Als junger Mann begegnete ich auf einer Radtour durch Süddeutschland einigen Deutschen. Ein begeisterter Nazi lud mich ein, mit ihm nach Berchtesgaden zu kommen und dort Hitler zu treffen. Und nur weil das hoch oben auf dem Berg gewesen wäre, ich jedoch nur ein Fahrrad hatte, lehnte ich ab. Doch ich werde nie vergessen, was dieser Mann zu mir sagte. Er sagte, für uns ist er etwas Heiliges. Damals empfand ich das als etwas Außerordentliches, aber ich erkannte die ganze Tragweite noch nicht. Ribbentrop, einer von Hitlers Handlangern, sagte in einer seiner Reden, für uns ist Hitler der Heilige Geist. Ein anderer Antichrist, wenngleich auch nur ein partieller Antichrist, war Josef Stalin. Die Kommunisten leugneten Gott und machten dann Stalin zu ihrem Gott. Viele, viele Kommunisten zur Zeit Stalins vertraten die Auffassung, Stalin ist unser Gott. Einige haben es sogar ausgesprochen. Dieser Geist will das Wahre loswerden. Doch sein letztendliches Ziel ist es, das Wahre durch das Falsche zu ersetzen. Es wird ein Vakuum entstehen, das ausgefüllt werden wird. Sehen wir uns nun Lukas 4 an, eine Stelle, die in diesem Zusammenhang von herausragender Bedeutung ist. Anschließend gehen wir dann wieder zur Offenbarung 13 zurück. In Lukas 4, 5 bis 8 lesen wir von der Versuchung Jesu in der Wüste. Die zweite Versuchung wird folgendermaßen geschildert. Und er, der Teufel, führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht, alle diese Autorität und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, geh hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Als Adam fiel, wurde die Autorität, die Gott ihm über die Erde gegeben hatte, Satan übergeben. Satan sagt in Vers 6, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Satan sucht nach einem Menschen, der sein Handlanger sein wird, um letztlich die Macht über alle Nationen zu erlangen. Dazu braucht er eine herausragende Persönlichkeit, einen Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten und besonderer Intelligenz, keinen Durchschnittsbürger, sondern einen absolut herausragenden Menschen. Und er wusste, dass Jesus sein Mann wäre, wenn er ihn nur für sich gewinnen könnte. Und deshalb sagte er auch zu Jesus, ich mache mit dir einen Handel. Du brauchst nichts anderes zu tun, als mich anzubieten. Und ich werde dich über alle Nationen setzen. Ich bin dazu in der Lage, denn sie unterstehen alle meiner Kontrolle. Das wurde von Jesus auch gar nicht bestritten, aber er sagte zu ihm, ich werde dich nicht anbieten. Und dann fügte er etwas ganz Bemerkenswertes hinzu, das in der King James Bibel nicht so gut herauskommt. Hier heißt es, geh hinter mich, Satan. Doch im Griechischen heißt es wörtlich, folge hinter mir nach. Und genau so ist es auch. Wo auch immer Christus gepredigt wird, folgt der Geist des Antichrists auf dem Fuße. Sobald der wahre Christus präsentiert worden ist, wird die Welt vor die Wahl gestellt. Welchen wollt ihr haben? Den wahren oder den falschen? Das begann damals in Israel. Wollt ihr Jesus oder Barabbas? Und es wird seinen Höhepunkt am Ende der Zeit finden. Werdet ihr an Jesus, den wahren Messias, glauben, oder werdet ihr es zulassen, dass ihr verblendet werdet und den falschen Messias annehmt? Jesus sagte damit, Satan, ich gehe als Erster, ich werde mich nicht beugen. Ich werde dich nicht anbeten, aber du kannst hinter mir hergehen und die Welt wird sich entscheiden müssen. In Joel 4,14 sagte Joel im Hinblick auf das Ende der Zeit, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Und bevor dieses Zeitalter zu Ende geht, werden alle Nationen von der göttlichen Bestimmung ins Tal der Entscheidung gezwungen worden sein. Und aus diesem Tal kommt niemand heraus, ohne eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung ist nicht schwierig, sondern sehr einfach. Entscheidest du dich für den wahren Christus oder für den falschen? Für diesen Mann oder für Barabbas? Und dieses Tal ist nicht mehr so weit weg, wie viele meinen. Wir sind schon fast dort. Jesus ließ sich nicht auf den Handel mit Satan ein, weil er der wahre Christus ist. Der falsche Christus wird sich hingegen darauf einlassen und sagen: Gut, Satan, ich werde dich anbeten. Ich verkaufe mich dir. Ich stelle mich dir vorbehaltlos zur Verfügung. Und nun gib mir die Macht über alle Nationen. Und Satan wird es tun. Wisst ihr warum? Weil es sein größtes Ziel ist, angebetet zu werden. Da er Geist ist, muss er durch eine menschliche Fleischwerdung angebetet werden, so wie Gott Vater durch den Sohn angebetet werden muss. Deshalb muss Satan jemanden finden, der ihn repräsentiert und durch den er selbst angebetet werden kann. Hätte Jesus eingewilligt, wäre ihm das sehr recht gewesen. Doch Jesus ließ sich nicht auf den Handel ein. Deshalb wartet Satan seit 1900 Jahren auf den Mann, der sich darauf einlassen wird. Und ohne näher auf Theorien und Spekulationen einzugehen, könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass dieser Mann bereits irgendwo auf der Welt geboren wurde. Es wird ein herausragender Mann sein, eine gewaltige Erscheinung, ein brillanter, intelligenter Mann, eine echte Persönlichkeit. Sobald Satan ihn sieht, kommt auch der Augenblick, in dem sich dieser Mann auf den Handel mit Satan einlassen wird. Er wird Satan seine Seele verkaufen, um damit politische Macht zu erlangen. Dieser Mann wird das Tier sein. Gehen wir nun zurück zur Offenbarung 13 und lesen wir noch einmal diese Worte, um uns zu vergegenwärtigen, wie wichtig sie sind. Sehen wir uns die zweite Hälfte von Vers 2 an. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht oder große Autorität. So wie er es mit Jesus getan hätte, wenn dieser eingewilligt hätte. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod verletzt. Wir werden später noch darauf eingehen, welche Bewandtnis es damit hat. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Er war ein Superman. In den vergangenen 50 Jahren wurde viel Vorarbeit geleistet, um die Welt auf ihn vorzubereiten. Einer, der mit zu dieser Vorbereitung beitrug, war Shaw mit seinem Stück Mensch und Übermensch. Damit wird das Denken der Menschen schon im Voraus bearbeitet, schon im Voraus weich gemacht, damit es für den Superman aufnahmebereit ist. Und er wird tatsächlich ein Superman sein. Die Welt wird, Zitat, hinter ihm herstaunen. Es wird ein Mann sein, wie es ihn noch nie auf Erden gegeben hat. Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an. Hier haben wir es. Satan wird sein Ziel erreichen. Er wird die Welt dazu bringen, ihn durch das Tier, den Antichristen, anzubeten. Indem sie den Antichrist anbeten, werden sie den Teufel anbeten. Der wahre Christus weigerte sich, auf diesen Handel einzugehen, der falsche Christus wird darauf eingehen. Bevor wir diese Lehreinheit abschließen, werden wir noch einige weitere Aspekte untersuchen. Wir werden dieses Thema in der nächsten Lehreinheit fortsetzen und abschließen. Schlagen wir noch einmal 2. Thessalonicher 2 auf und lesen wir Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, das ist der Tag der Offenbarung des wahren Christus, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Sünde geoffenbart worden ist. Dieser Abfall ist der Abfall vom wahren Glauben an Jesus Christus. Und es gibt nur einen Ort, wo dieser Abfall stattfinden kann, nämlich innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Gemeinde. Wer nie gläubig war, kann auch nicht vom Glauben abfallen. Dies ist der Abfall derer, die im Glauben stehen, und der Apostel Paulus sagt hier etwas durch und durch Logisches. Der Antichrist kann erst dann offenbart werden, wenn der Glaube der Gemeinde zusammengebrochen ist. Sobald man die Gemeinde dahingehend konditioniert hat, die Ansprüche Jesu abzustreiten und abzulehnen und damit vom wahren Glauben Christi abzufallen, wird der Weg für das Offenbarwerden des falschen Christus frei sein. Und genau das vollzieht sich derzeit. Es läuft ein überaus geschickt geplantes und perfekt durchorganisiertes Programm mit dem Ziel, Jesus zu disqualifizieren, Jesus zu diskreditieren und auch alle zentralen Dinge, die die Bibel über ihn sagt, zu diskreditieren. Seine Göttlichkeit, seine jungfräuliche Geburt, sein stellvertretendes Sühneopfer, seinen leiblichen Tod, die Kraft seines vergossenen Blutes, seine leibliche Auferstehung. Jede grundlegende Wahrheit, die die Bibel immer und immer wieder über Jesus aussagt, wird heutzutage attackiert. Das Außergewöhnliche daran ist, und man erkennt es oft nicht, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, aber das Außergewöhnliche ist, dass die Angriffe nicht aus der Welt kommen, sondern aus dem Leib Christi selbst. Ich möchte dies abschließend anhand eines Beispiels verdeutlichen. 1962 reiste ich durch Kanada. Ich wurde mit einigen Leitern einer christlichen Gruppierung in Kanada zusammengebracht. Sie kamen aus der United Church. Die United Church in Kanada hatte damals soeben neue Sonntagsschulmaterialien eingeführt, landesweit. Ich hatte das Vorrecht, einige der Leute, die dafür verantwortlich waren, zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Diese Materialien warfen alle möglichen Fragen auf, wie: Ist es eigentlich notwendig, an die jungfräuliche Geburt zu glauben? Ist es eigentlich nötig, an die Göttlichkeit Jesu Christi zu glauben? Ist es eigentlich nötig, an die leibliche Auferstehung zu glauben? Das Bemerkenswerte war, dass niemand innerhalb der United Church gegen diese neuen Sonntagsschulmaterialien protestierte. Wisst ihr, wer dagegen protestierte? Die weltliche Presse. Das war absolut fantastisch. Man hätte diese Materialien bei den Kirchenmitgliedern ohne ein Wort des Protests durchgebracht. Aber es ging ein Aufschrei durch die säkulare Presse über die systematische Leugnung der großen, grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens. Das ist es, von dem wir hier sprechen. Es muss innerhalb des Leibes Christi zu einem Abfall vom Glauben kommen. Jesus muss diskreditiert werden. Doch sobald dies geschehen ist, ist der Weg frei für den falschen Christus.